Schaf, schleppst dich nach Hause mit letzter Kraft. Doch dort stehen die Martins und ein kühles Bier. Kriechst zum Kühlschrank und gönnst es dir. Es kommt der Abend und du bist bereit. Nach 5 schweren Tagen ist es dann soweit. Besoffen sein ist ein Muss. Das letzte Bier noch ausgenippt und auf der Stelle umgekippt. Schwer betrunken umgekracht.